Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Das Internet vergisst ja gar nichts, ne? Und deswegen hat das Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien jetzt die historischen Videos der ersten Atombombentests ins Netz gestellt. Die Filme, die galten lange als streng geheim. Heute, 7 Jahrzehnte nach den ersten Atombombentests, sollen die Forscher das eben zur Verfügung gestellt bekommen und die Allgemeinheit an dieses unrühmliche Kapitel unserer Geschichte erinnern. Netzreporterin Martina Schulte, was sind denn das genau für Filme? Also nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die ja Hunderttausende von Menschen getötet haben, hat das US-Militär so oberirdische Atomtests gestartet. Die waren dazu da, das stetig wachsende Atomwaffenarsenal der USA zu testen. Und das hat man in Nevada gemacht und auf den Marshall Islands im Pazifik. Und von diesen mehr als 200 Tests zwischen 1945 und 1962 wurden rund 10.000 Aufnahmen aus allen möglichen Perspektiven aufgenommen. Und was ist da genau zu sehen? Also die Videos zeigen halt eben die Tests, also die Detonation, den aufsteigenden Atompilz. Manche sind in Farbe, andere in Schwarz-Weiß. Und die New York Times meint, die Aufnahmen zeigten eine nukleare Explosion aus so großer Nähe, dass man nur hoffen kann, dass die meisten Menschen nie näher an sowas rankommen. 10.000 Filme sind mittlerweile restauriert, 4.200 wurden bereits gescannt und 750 davon sind eben auch für uns, für die breite Öffentlichkeit im Netz freigegeben. Und den Forschern dieser Lawrence Livermore National Laboratory, denen ging es halt darum, die Filme also auch rechtzeitig ins Netz zu bekommen, denn die sind ja alle auf Zelluloid gedreht und das war eben, als die Wissenschaftler mit ihrem Projekt anfingen, in keinem so guten Zustand. Das erzählt Greg Spriggs, der ist Physiker, Nuklearwaffenforscher und sowas wie der Vater des Filmprojekts. We know that these films are on the brink of decomposing to the point where they'll become useless. Also Hicks sagt, das Filmmaterial sei wirklich sehr schlecht gewesen, war schon fast dabei zu zerfallen. Und er sagt, es sei halt eben auch deswegen so wichtig, weil es keine experimentellen Daten für das Verhalten moderner Waffen in der Atmosphäre gibt. Ist das Material deswegen so wichtig für die Wissenschaft? Ja, also das war halt überhaupt einer der Gründe, warum Greg Hicks das Projekt angestoßen hat und warum er jetzt dieses Material in einem Online-Archiv verfügbar machen wollte. Denn die Filme sollen eben nicht nur, wie das Blog Future Zone schreibt, die Neugierde von YouTube-Nutzern befriedigen, sondern sie sollen halt eben auch auf Kernwaffen spezialisierten Physikern dabei helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Denn der Kernwaffenstoppvertrag untersagt ja mehr als 183 Staaten derartige Tests, weswegen man sich halt eben auf diese historischen Daten verlassen muss. Und tatsächlich konnten die Forscher schon jetzt wichtige Erkenntnisse aus dem Filmmaterial ziehen, sagt Spriggs. By looking at these films, we found a lot of different pieces of information had not been analyzed. Also er sagt, die Forscher hätten bereits jetzt aus dem Material viele neue Erkenntnisse gewinnen können, Erkenntnisse, die in den 50er Jahren nicht möglich waren, vor allen Dingen über die Intensität und die Geschwindigkeit der Schockwellen. Die ja, wie die New York Times schreibt, bei einer Atombombenexplosion über Leben und Tod entscheiden. Also atomare Schockwellen werden ja immer schwächer, je weiter sie vom Ort der Explosion entfernt sind. Aber Greg Hicks geht es halt eben nicht nur um die Forschung. Er sagt, er hoffe eben auch, dass die Aufnahmen im Netz auch dazu beitragen, dass den Menschen die Macht dieser Waffen bewusst wird und die ungeheure Zerstörung, die sie anrichten können und dass Menschen angesichts dieser Erkenntnis halt eben zögern, sie einzusetzen. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Es gibt jetzt historische Videos der ersten Atombombentests im Netz. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?